Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Mal wieder gibt's 10 Hinweise auf eine Persönlichkeit, die nicht mehr unter uns weilt. Heute von dem Typen, auf den du zeigst. Sehr gut für die Hörerinnen und Hörer, denn die wissen auch, wen ich gezeigt habe. Ein visueller Gag im Podcast, das kommt immer gut. Und los geht's. Wollte der Jürgen nicht noch was sagen? Nein. Okay. Ich würde. Ach so, doch. Wieder voll versemmelt. Also jeder normale, vernünftige, professionell produzierte Podcast würde jetzt einfach nochmal anfangen, aber nicht wir. Ja, das wäre jetzt geil, ne? Gerade reden wir eine halbe Stunde drüber, dass wir unseren ersten richtigen Podcast-Sponsor haben, den wir jetzt unbedingt am Anfang dieser Folge unterbringen müssen. Und schon vergessen. So schnell ist man vergessen in der heutigen Zeit. Okay, 3, 2, 1, Werbeblock. Ach komm, jetzt wirklich? Wir bedanken uns in dieser Folge bei Jimdo. Kennt ihr Jimdo? Nein, was ist denn Jimdo? Jimdo ist ein Online-Dienst, der im Grunde einen Webseiten-Baukasten anbietet. Also da kannst du ganz einfach dich anmelden, kannst ein paar Dinge zusammenklicken, kannst Bilder hochladen, Texte reinschreiben und hast dann am Ende eine fertige Webseite. Also das heißt zum Beispiel, wenn ich, sagen wir, Chiropraktiker bin und denke, Mensch, die Leute sollen zu mir finden und ich möchte meine Öffnungszeiten irgendwo hinschreiben und was ich anbiete, dann kann ich da hin und kann sagen, hier, ihr bekommt Geld von mir und dafür kriege ich den Inhalt, den ich auf die Homepage haben will, auf so einer Homepage drauf, also ohne dass ich selber Homepages bauen muss. Bei Chiropraktiker muss ich immer an Homers Rückenzylinder denken, aber grundsätzlich ja. Okay, cool. Und es ist eigentlich wirklich einfach. Ich habe mich tatsächlich da kurz angemeldet, um zu schauen, dass ich auch weiß, worüber ich rede. Die haben zwei Möglichkeiten, so eine Webseite zu bauen. Bei der einen bist du relativ frei und bei der anderen kannst du einfach ein paar Fragen beantworten und dann steht schon mal so das Grunddesign für dich und so. Oh. Die Grundseiten sind schon mal angelegt und du musst dann nur noch ein paar Bilder und ein paar Texte reinpacken. Das ist alles total schick. Cool. Und was ihr jetzt macht, liebe Hörer, ihr geht am besten auf www.jimdo.de/ach und gebt dort den Gutscheincode 8/2018 ein. Alles groß, keine Leerzeichen. Und dann kriegt ihr 20% Rabatt aufs erste Jahr. Und wenn ihr das alle fleißig macht, dann müsst ihr zwar in Zukunft noch viel mehr Werbung ertragen, aber wir können uns davon dann wenigstens zwei Flaschen Bier leisten bei der nächsten Aufnahme und müssen uns nicht wie dieses Mal eine teilen. Also, ist auch fies, weil Philipp kein Bier trinkt und es nur uns beiden zugutekommt. Damit kann ich leben. Zurück im Text. Werbung Ende. Hinweis Nummer 1. Ja, danke. One, two, one, two. Ich wurde als viertes von 7 Kindern am 15. August 1940 als Tochter, Achtung Spoiler, eines evangelischen Pfarrers in Bartholomä geboren. Mhm. Jetzt die Frage, wo genau liegt Bartholomä? Was glaubst du denn, wo Bartholomä liegt? Boah, so gar keine Ahnung gerade. Was klingt nach einem schönen Ort? Das klingt nach irgendeiner Insel. Eine Insel. Klingt etwas beschaulich. Beschaulich? Also wie kommst du drauf, dass es eine Insel ist? Ich habe nicht gesagt, dass es eine Insel ist. Ich habe gesagt, es klingt nach einer Insel. Und was für Temperaturen herrschen auf dieser Insel? Das ist eine überdurchschnittlich warme Insel. Herzlich willkommen auf Bartholomä. Ja, genau. Und wo auf dem Globus liegt das dann? Ich sehe da so weiße Häuser, so Lehmbauten mit Strand. Lehmbauten? Und blauem Meer. Wo die Häuser weiß sind und die Sorgen fern. Aber es ist eher so dritte Welt dann in deinem Kopf. Nein. Oder ist es eher so Luxus, weiße Häuser? Ich denke nicht in so Kategorien wie erste, zweite und dritte Welt. Willkommen in der vierten Welt auf Bartholomä. Also ich, auf der Gefahr mich da jetzt, aber du siehst es eher so als Luxus. Ich weiß nicht, warum du jetzt krampfhaft versuchst, mir irgendwelche Dinge in den Mund zu legen. Aber ich werde sicherlich noch erfahren mit Hinweis Nummer 2. Sehr wahrscheinlich. Nach dem Abitur 1960 studierte ich an der Universität Tübingen Anglistik, Germanistik und Pädagogik. Vielleicht ist es auch eine Insel im Rhein. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Dorf in Schwaben. Deswegen habe ich so drauf rumgeritten. Anschließend wechselte ich an die Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, wo ich 1964 mein Staatsexamen zur Volksschullehrerin machte. Hui. Wer könnte denn das jetzt sein? Ich bin jetzt gekränkt. Dominik hat mich persönlich angegriffen. Wieso denn? Hat sich über mich lustig gemacht. Nichts ist ferner der Wahrheit. Also von deinem Wissensstand her würde ich am ehesten jetzt natürlich auf eine Schauspielerin tippen. Was soll denn das heißen schon? Ja, weil das, naja, weil halt Filme, Serien und Co. Das ist halt so das, was du kannst. Er will sagen, du kannst uns nichts. Dein Steckenpferd ist. Naja, ich gebe dir gleich mein Steckenpferd. Aber du hast recht. Uschi Glas. Die ist nicht tot. Ist sie tot? Weiß ich doch nicht. Aber in Nürnberg gibt es dafür Sushi-Glas. Wo ist, wo, hä? Es gibt einen Sushi-Laden, der heißt Sushi-Glas. Okay, drittens. Ich gründete 1963 zusammen mit meinem Kommilitonen und späteren Vater meines Kindes, Bernward, toller Name, Vesper, einen Kleinverlag, das Studio Neue Literatur, alles klein. Es erschien eine Anthologie deutscher Gedichte gegen den Tod. Und die schreiben alles klein, weil es der Kleinverlag ist. Ja, wahrscheinlich. Schriftgröße 4 Maximum. Mega witzig. Schriftstücke gegen den Tod. Ist aber eine Schauspielerin. Das haben wir jetzt, haben wir das schon? Nein, das war ein Witz. Haben wir uns darauf schon geeinigt? Nein, also ich gebe zu, dass das mein Steckenpferd ist, zusammen mit amerikanischem Sport. Aber erst macht es sich über mich lustig und dann versucht er uns auch noch echt mit Anlauf in die Irre zu führen. Jetzt überlege ich gerade auf Kinderbuchautorinnen. Das fände ich jetzt Cornelia krass. Funke, die ist nicht tot. Aber wer ist Cornelia Funke? Hat die Kinderbuchautorin? Nee, als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel. Das müsste Cornelia Funke sein. Ah, vielleicht heißt sie auch Caroline. Da war ich im Kino drin mit meinem Neffen. Das ist doch ein Buch. Ich war ja, das kam trotzdem als Kinofilm raus, von der Augsburger Puppenkiste gespielt. Hm. Ja, nee, danke. Ich passe. So, falls letzte Zweifel noch da waren, dass wirklich Baden-Württemberg hier hauptsächlich zugegen ist. Jetzt in der Geschichte. Irgendwas mit Kehrwoche. Viertens, ich starb 1977 in Stuttgart. Okay. Nochmal das Jahr bitte. 77. 77, hui. Es ist 1977. Meine Freundin kriegt mich und irgendwas. Ich mit mir nach Bartolome. Sorry. Ich war noch niemals auf Bartolome. Ich war noch. Aber ich wollte gerade sagen, die beiden, die gerade Bart tragen, sind wir beide. kennst du den Rostbrau? Wie heißt es hier? Ach Gott, wenn einer Impro cool Sprüche, bla bla, wie heißt es denn? Es gibt auf jeden Fall, wenn einer ein Programm hat, quasi. Stand-up-Comedian? Aber nicht Stand-up, sondern halt ähnlich wie du machst. Stand-down? Ja, Improv-Comedy? Oder? Ja, so Improv-mäßig, und, ja. Aber halt einen Text vorliest, so einen vorher geschriebenen. Ach, du meinst Poetry Slam. Poetry Slam. Und vom Poetry Slam gibt es einen über Bärte, über männliche Bärte. Ja, den kenne ich. Der ist so geil. Ich möchte nur so darauf hinweisen, das eine ist so ein bisschen, also ich sage jetzt nicht, wer ist, aber die einen sind Fürth und die anderen sind Nürnberg. Also so, ich habe ja schon beides gemacht in meinem Leben, aber die Szene Fürth und Nürnberg ist, aber die Szene so gegenseitig ist nicht immer nur gut aufeinander zu sprechen. Okay. Von Improv und ich wollte gerade sagen, das beschränkt sich aber nicht auf Improv. Es gibt sogar so Improv versus Poetry Slam Veranstaltungen, die dann damit spielen wieder. Okay. Ja. Das ist eine offene Straßenschlacht. Ich dachte, wir reden über Bärte. Fünftens. In einer Oscar-nominierten Verfilmung, und ja, ich habe einen Filmhinweis, spielte mich Johanna Wokalek. Ja, Filme halt, auch. Ne? Jetzt, ich bin gedanklich immer bei einer deutschen Schauspielerin und denke mir, oh Mann, wenn ich würde so gerne eine alte deutsche Schauspielerin kennen, und dann fällt mir ein, es geht überhaupt nicht um Schauspielerin. Also es ist keine Schauspielerin. Jetzt klingt es eher nach entweder Politikerin? Ha. Beate Use hatten wir ja schon mal. Die ist ja nicht. War die Politikerin? Das ist mir neu. Der sechste und nächste Hinweis hat eine schöne Loriot-Verbindung für mich. Ja. Deswegen betone ich das jetzt absichtlich falsch, das Wort. Ich wurde in einer Hamburger Modeboutique verhaftet. Die Geschäftsführerin hatte in meiner abgelegten Jacke eine Waffe ertastet und die Polizei gerufen. Da war die auch noch hart drauf. Moment, das würde... Rosa Luxemburg. Ich wollte gerade sagen, aber tatsächlich 69 und Studenten oder gar RAF-Zeit? Ja, das fand ich einen meiner, wie sagt man auf Deutsch, educated guess, so meine besten, fundiertesten Rater in der Geschichte von A. Was? Was ich gerade gesagt habe. Und dabei ist Rosa. Er falsch. Rosa, genau. Rosa. Oder Luxemburg. Komm, mach weiter. Siebtens. Für mich und meine Kumpels wurde extra ein Hochsicherheitstrakt eingerichtet. Ja, das passt immer noch gut. Ich finde, RAF passt immer noch mega gut. Für mich und meine Kumpels. Wo sind meine Leute da draußen? Im Knast. Wann war die nochmal geboren? 1940. 40. Ja, okay. Wer hing denn mit den RAF-Leuten rum? Also, wir gehen jetzt... Betretenes Schweigen. Wir müssen auch überlegen, wir reden ja immer gerade nur von Westdeutschland. Ist ja noch ein bisschen früher. Also, das schränkt ja auch schon mal deutlich ein. Aber tatsächlich 77 verstorben. Dann war die ja auch nicht so arg alt. Nee. Also ich würde jetzt auch fast tippen auf ein entweder er hängt im Gefängnis. Auch ein guter Filmtitel. Oder irgendwie bei irgendeiner Aktion noch ums Leben gekommen, wobei ich eher auf Ersteres tippen würde gerade. Achtens, ich beging Selbstmord, indem ich mich mit Hilfe eines Lautsprecherkabels erhängte. Ja. Boah, das irgendwie, das sagt mir was. Ja, aber das, Namen? Oh, nee. Das ist so ganz, ganz weit weg. Nee, keine Ahnung. Neuntens, das Ereignis, also dieser Selbstmord, war der Schlusspunkt des sogenannten Deutschen Herbstes. Ja. Irmgard Möller war die einzige Überlebende der Todesnacht von Stammheim. Genau, aber wie heißt sie? Boah. Möchte da jemand lösen? Oh, wir haben einen Telefonjoker. Jetzt rufen die Leute schon an, um uns zu sagen, dass wir keine Ahnung haben. Nein, ich gehe da nicht dran. Psst, psst, Telefon, psst, psst. Dieses Telefon. Hallo, Sie sind live bei A zu hören. Wer ist am Apparat? Oh, aufgelegt. Zehntens, erlöse uns. Zehntens, ich wurde vom Bürgermeister der Stadt nach heftigen Protesten in einem Gemeinschaftsgrab mit Andreas Bader und Jan-Karl Raspel auf dem Dornhalden-Friedhof in Stuttgart beigesetzt. Wie hieß die noch? Das waren die anderen, die sich quasi in dieser Bader Nacht Meinhof, meinst du? Umgebracht haben. Ja, ja, aber hießen nicht eher Bader und sie Meinhof? Genau. Aber, ja, ich sag ja. Aber wie ist der Name? Erste Generation der RAF. Genau. Und in der zweiten, die bekannte Frau in der zweiten Generation der RAF. Der Name. Ja, ich bin... Gudrun Enslin. Ah, okay. Okay. Nee, Namen einfach schwierig. Okay, nein. Die haben sich alle der gleichen Nacht umgebracht im Gefängnis. Ja. Und alle haben quasi eine Waffe gehabt, also die haben irgendwie in dem Hochsicherheitstrakt, das sie extra eingerichtet haben im Stuttgarter Gefängnis, haben die quasi anderen alle sich erschossen, weil eine Waffe irgendwie da war. Und sie war die Einzige, die sich mit dem Lautsprecherkabel erhängt hat. Mhm. Und das klingt schon, es gibt halt nach wie vor so Verschwörungstheorien und so, dass der Staat die halt loswerden wollte. Ja. Und so ist schon ein bisschen komisch, dass man halt eine Waffe in einem Hochsicherheitsknast hat oder mehrere Waffen. Und sich dann erhängt. Und dann die andere sich erhängt. Ja, gut, wenn die sich gegenseitig erschießen, bleibt ja einer übrig. Ja, aber die sollten noch nicht sich gegenseitig erschießen können, was sie auch nicht getan haben. Ja, aber ich dachte, ich tue mal was für die Bildung. Nein, das ist doch doof. Das machen wir nimmer. Machen wir das nimmer? Nee, das machen wir nimmer. Apropos aber Knast, ich habe jetzt gelernt, dass die neue Währung im Knast nicht mehr Kippen sind, sondern Ramennudeln. Weil A, die halten ewig und B, auf die hat jeder Bock, weil sie richtige Raucher. Wollen wir mal Ramen-Nudeln in Bartomee essen? Lassen wir mal einen Fotografen kommen, wie wir Ramen in Bartomee. Der neue Indie-Film, Ramen-Nudeln in Bartomee. Ja, vor allem, wenn die einmal im Arsch waren, schmecken die doch nicht mehr. Das ist ja widerwärtig. Dann lieber Nudeln auf Bartomee. Danke. Das war wieder ein in Anführungszeichen. Ein Fest der Peinlichkeiten von vorne bis hinten, ey. Auf so vielen Ebenen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Beste Peinlichkeit. Wer hatte die Idee zu diesem Spiel nochmal? Sagt es mir bitte nicht.